Erleuchtung vom Dach der Welt. Was am Buddhismus so faszinierend ist. Eine Sendung von Matthias Drobinski. Ein feingliedriger Mann kommt nach Deutschland, nach Hamburg. Seine Millimeter kurz geschnittenen Haare sind über den Ohren und an den Schläfen grau geworden. Die Brille mit den großen Gläsern und die buschigen Augenbrauen liegen in stetem Streit miteinander. Die braunen Augen hinter den Gläsern sind wach. Der Mund trägt leichtes Spötteln. Die Arme, die zierlich und nackt aus dem orangeroten Gewand herausschauen, der traditionellen Kleidung tibetischer Mönche, lassen vermuten, dass der Mann in seinem Leben noch keine 10 Liegestütze gemacht hat. Der Mann aus den so fernen Bergen ist einem gleich seltsam nahe, wenn er so daherkommt. Er weckt Sympathie. Man fühlt sich von ihm angezogen, wünscht ihn sich als Tischnachbarn, Aushilfsgroßvater für die Kinder, Zuhörer in der Lebenskrise. Und dann sagt er auch noch kluge Dinge. Zum Beispiel, dass der Weg zum Glück nicht darin besteht, zu seiner Religion zu wechseln, zum Lamaismus. Oder dass Gewaltlosigkeit und Mitgefühl die wahren Wege zum Frieden sind. Er erzählt mit selbstironischem Spaß, dass er gerne Uhren auseinanderbaut, sie aber nicht mehr zusammenschrauben kann. Kurz, der Dalai Lama, geboren am 6. Juli 1935 als Sohn einer einfachen tibetischen Bauernfamilie, 2 Jahre später von den Mönchen des Landes als 14. Inkarnation des Gottkönigs Dalai Lama erkannt und am 22. Februar 1940 intronisiert, ist ein Mann für Herz und Verstand. Man muss gar nicht glauben, dass da die Wiedergeburt eines Gottes durch die Welt reist, um zu merken, der 14. Dalai Lama ist ein Glücksfall für das tödlich bedrohte tibetische Volk. Er steht für seinen gewaltlosen Freiheitskampf, wofür er auch 1989 den Friedensnobelpreis erhielt. Er ist ein Glücksfall für den Buddhismus insgesamt und er ist ein Mann, der auch Nicht-Buddhisten die Kraft des Religiösen ahnen lässt. In Hamburg wird vom nächsten Wochenende an die Faszination des Dalai Lama zu spüren sein. Die Tage im Tennisstadion am Roten Baum haben die Überschrift »Frieden lernen, die Praxis der Gewaltlosigkeit«. Es geht um Gewaltlosigkeit im Alltag und um die Überwindung von Hass und Aggression. 3 Vorträge kommen von seiner Heiligkeit persönlich. Dazwischen gibt es immer wieder Talkrunden, moderiert von Roger Willemsen, unter anderem mit dem Jesuitenpater und Zen-Meister Niklaus Brandschen und mit Annegrete Stoltenberg, der Hamburger Diakoniechefin und Herausgeberin der Obdachlosenzeitung Hinz und Kunst, mit Jakob von Uexküll, dem Stifter des alternativen Nobelpreises, und mit Judith Holofernes, Sängerin der Band Wir sind Helden. Danach wird es dann weniger populär. Da geht es um die 400 Verse über die Übungen auf dem Weg zur Erleuchtung des indischen Meisters Ayadeva, gedichtet an der Schwelle vom 2. zum 3. nachchristlichen Jahrhundert, ein im Westen selten interpretierter Text. Wenn Begegnung dich froh macht, warum erfreut die Trennung dich nicht? Siehst du nicht, dass Begegnung und Trennung miteinander Hand in Hand gehen? Heißt ein Vers. Und ein anderer, das vergangene Glück existiert nicht, das zukünftige existiert nicht und das gegenwärtige vergeht. Wozu also mühst du dich ab? Im Einladungstext des tibetischen Zentrums in Hamburg, dem der Besuch des Dalai Lama gilt, heißt es, seine Heiligkeit werde darlegen, wie der Geist durch Umgewöhnung, richtiges Denken und Meditation transformiert und letztlich befreit werden kann. Teilnahme an allen 5 Tagen für faire 250 Euro. Jeden Tag werden 10.000 Menschen den Worten des 72-jährigen Mannes lauschen. Die Karten für das Wochenende sind längst ausverkauft. Das Fernsehen wird da sein, die Radio- und Zeitungsreporter kommen um das Ereignis nicht herum. Das sagt viel über die Entwicklung der religiösen Landschaft in Deutschland, wo Tibet, Buddhismus und Meditationszentren blühen, ob sie nun den mühseligen Weg zur Vervollkommnung predigen oder die esoterische Schnellbleiche anbieten, wo Schauspieler, Journalisten, Künstler und Werbetexter sich als Nirvana-Sucher outen und kein christlicher Verlag ohne Bücher auskommt mit Titeln wie »Der Weg der weißen Wolke« oder »Frag den Buddha, geh den Weg des Herzens«. Den Dalai Lama mögen ohnehin alle. Dabei ist die Zahl derer, die sich in Deutschland tatsächlich als Gläubige des Lamaismus verstehen, statistisch nicht messbar. Und viele, die den Dalai Lama verehren, durften kaum wissen, dass diese Form des Buddhismus mit seinen komplizierten Ritualen erst Mitte des 14. Jahrhunderts entstand, also verhältnismäßig jung ist. Wie viele Buddhisten überhaupt in Deutschland leben, kann nur geschätzt werden. Die Buddhistische Union, der Dachverband von 55 buddhistischen Verbänden in der Bundesrepublik, geht von 130.000 deutschen Buddhisten und von 120.000 Gläubigen aus asiatischen Ländern aus. Zahlen, die sicher nicht zu niedrig sind. Es gibt also keine buddhistische Massenbekehrung in Deutschland. Die breite Sympathie für den Dalai Lama speist sich denn auch nicht so sehr aus dem Bedürfnis, Buddhist zu werden, die vier edlen Wahrheiten zu glauben, dass das Leben Leiden ist, dass Leid aus Gier, Neid und Hass entsteht, dass Leiden aufzuheben ist, wohin der Weg über den achtfachen Pfad der Vervollkommnung der Existenz führt. Die Sympathie für den Dalai Lama lebt aus der Faszination, dass es da einen Gott zum Anfassen gibt, der bescheiden ist und klug und das Herz der Menschen rührt. Ein bisschen erinnert das an die Sympathie für Papst Benedikt XVI., den zerbrechlichen Intellektuellen im weißen Gewand, nur dass der Dalai Lama vorher nie Josef Ratzinger war und Lehrverbote aussprechen musste. Die Verehrung lebt von der Sympathie und Solidarität mit dem Mann, der 1950 nach dem Einmarsch der Chinesen Tibet verlassen musste und der seitdem für die Existenz seines Volkes kämpft, die durch eine systematische Ausrottungspolitik der Regierungen in Peking bedroht ist. Tibetische Intellektuelle verschwinden, Frauen werden zwangssterilisiert. In der alten Hauptstadt Lhasa werden bewusst vor allem Chinesen angesiedelt, um die tibetische Kultur zu marginalisieren und zu zerstören. Vor allem aber steht die Dalai Lama-Begeisterung hierzulande für ein Unbehagen am Erscheinungsbild der religiösen Tradition im Land, am westlichen Christentum. Denn der Buddhismus eignet sich wie keine andere Religion, um das Gegenbild zu dem aufzuzeigen, was viele Menschen als Defizite des Christentums erleben. Siddhartha Buddha lehrte vor fast 2500 Jahren die Einheit aller Dinge und dass Gut und Böse, Körper und Geist aufeinander bezogen sind. Im Christentum aber tobt statt gelassener Einsicht in den Lauf der Dinge unerbittlich der Kampf Gut gegen Böse. Hier der Himmel, da die Hölle. Hier die Wahrheit, dort der Irrtum. Die Christen zogen einst zum Kreuzzug und verfeinerten mit Liebe zum Detail die Marterwerkzeuge der Inquisition. Die Buddhisten übten sich zur gleichen Zeit in Vegetarismus. Statt Dogmen lehren sie den Pfad zum Glück, den jeder selber finden müsse. Statt einer Erlösung am jüngsten Tag konkrete Schritte hin zum Nirvana. Das christliche Abendland erscheint gerade vielen höher gebildeten Sinnsuchern als von der eigenen Religion entfremdet, im Machbarkeitswahn der Moderne gefangen, wogegen im tibetischen Lamaismus der Glaube noch eins zu sein scheint mit dem Leben. Zudem bieten die buddhistischen Gruppen ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl und es ist ausgesprochen attraktiv, einer Gemeinschaft anzugehören, die sich angesichts der unüberschaubaren Schwierigkeiten der Moderne mit Übungswegen befasst, die diese Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen versprechen. Für die Philosophen Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche war um die Wende zum 20. Jahrhundert herum die östliche Religion überlegen, im Vergleich zu dem als irrational empfundenen Christentum mit seinem katholischen Wunderglauben und dem biblizistisch engen Protestantismus. Da war ein Glaube ohne Gott, der in der Natur ein logisch ablaufendes System sieht. In den 20er Jahren entwickelte sich mit dem Faible vieler Intellektueller und Aussteiger für die Zen-Meditation das heutige Muster westlicher Buddhismusbegeisterung. Eine Technik der Reduktion, der Entschleunigung und des Loslassens bietet einen Weg der Erlösung von einer Welt, die immer komplizierter wird, sich immer schneller dreht, den Menschen nach ihren Mechanismen formt. Religion ist nicht nur Utopie, ein Versprechen für die Endzeit. Sie zeigt Übungswege, wie das Bewusstsein, die Emotionen geschult werden können. Für den postmodernen Bürger von heute scheint der edle, einfache Pfad zur Erleuchtung, den ein Lehrer weist und begleitet, wie geschaffen, das Projekt vom eigenen Selbst zu verwirklichen, wie es der Sozialphilosoph Ulrich Beck beschreibt. Es ist eine sehr westliche Sicht auf den Buddhismus. Und ein guter Teil der ungetrübten Verehrung, die dem Dalai Lama entgegengebracht wird, ist durch diese Gegenbildfunktion zum Christentum zu erklären. Sie blendet die kritischen Fragen und die Schattenseiten des Lamaismus aus, die es auch gibt. Nicht, weil dies eine schlechte Religion ist, sondern weil es in jeder Religion Schattenseiten gibt. Auch im Lamaismus gibt es Richtungskämpfe, zum Beispiel den erbitterten Streit zwischen den streng religiösen Shugden und den liberaleren Anhängern des Dalai Lama. Das schwer verständliche Ritual des Kalachakra-Tantras kann als eine Art Weltformel missverstanden werden. Wer sich hineinversetzen kann in die fremde Welt, mag sich denen geistig überlegen fühlen, die das alles höchstens für ein interessantes Ritual aus einem fernen Land und einer fernen Zeit halten. Im Vergleich zu dem Glauben, dass suchende Mönche in irgendeinem Kind die Wiedergeburt des Dalai Lama finden, klingt das katholische Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel gar nicht mehr so irrational. Der Lamaismus entstand in einer mittelalterlichen Gesellschaft und hatte nach dem Einmarsch der Chinesen nie die Chance auf eine theologische Entwicklung. Und die alles überstrahlende Gestalt des Dalai Lama verdeckt das manchmal. Die freundliche Religion Buddhas lässt sich auch leicht als autoritäres Selbsterlösungssystem missbrauchen oder als unbarmherziges Strafsystem. Geht's dir schlecht, liegt das an deinem Versagen in der Vergangenheit. Wurden die Juden von den Nazis verfolgt, hatten sie halt ein schlechtes Karma. Dass der Buddhismus autoritär daherkommen kann, ist im Westen weitgehend unbekannt. Doch interessanterweise ist gerade deshalb der Zen-Buddhismus in Japan in der Krise. Die geistigen Übungen werden als sinnentleerte Schleiferei kritisiert. Die Lehre, dass der Einzelne im Weltganzen aufgeht, als Entwertung des Individuums empfunden. Wer von sich sagt, er sei überzeugter Zen-Buddhist, gehört mit einiger Sicherheit zur konservativen Minderheit eines ohnehin konservativ strukturierten Landes. Das Christentum ist dagegen hip in Japan, wegen seiner Wertschätzung der Persönlichkeit und der schönen Hochzeiten in Weiß. Die Kenntnis der dunklen Seiten jeder Religion gehört zu einer gelungenen Religiosität. Die Buddhistische Union in Deutschland weiß das. Auch das tibetische Zentrum Hamburg, bei dem der Dalai Lama zu Gast ist, genießt einen guten Ruf als Ort der ernsthaften und tiefen Auseinandersetzung mit den Schriften und Lehren des Buddhismus, mit seinen Traditionen und modernen Strömungen. Mancher Sinnsucher, der ins Tennisstadion am Roten Baum kommt, wird da naiver sein. Und manchmal wundert es einen schon, wie empfindlich die deutschen Anhänger des toleranten und undogmatischen Dalai Lama auf Kritik reagieren. Wie auf eine Gotteslästerung eben. Andererseits, was kann man den Menschen schon vorwerfen, die in der mehr oder weniger nahen Begegnung mit dem Dalai Lama ein spirituelles Doping suchen nach dem Motto, jede Meditation putzt negatives Karma weg. Man kann ihnen genauso viele oder genauso wenige Vorwürfe machen wie jenen Christen, die nicht mehr genau wissen, ob Moses nun 7 oder 10 Gebote auf dem Berg Sinai von Gott empfing, die nicht mehr an die Auferstehung glauben und sich trotzdem ein Kreuz um den Hals hängen. Die Halbüberzeugten, die Teilzeitreligiösen und die Lebensabschnittsgläubigen gehören nun einmal in die Frömmigkeitskultur der Gegenwart. Und damit auch jene, die heute dem Dalai Lama zujubeln, morgen das Judentum interessant finden und dann doch ein ganzes Leben lang Kirchenmitglied bleiben. Auf dem Ökumenischen Kirchentag in Berlin war der Auftritt des Dalai Lama auf der Waldbühne vor 30.000 Zuhörern die bestbesuchte Einzelveranstaltung des Christentreffens. Zum Ärger jener Protestanten, die in der schärferen Abgrenzung zu anderen Religionen das Profil ihrer Konfession sehen, aber durchaus den Gesetzen heutiger Religiosität folgend. Da kommt ein Mann daher, der für seine Sache einsteht und der vorbildhaft lebt, der trotz aller Bedrängnis optimistisch bleibt, der so anders ist als man selbst und dann doch Dinge sagt, die das eigene Herz rühren. Es sind die gleichen Zutaten wie jene, die die große Verehrung für den toten Papst Johannes Paul II. Bewirkten. nur dass da 2 Millionen Menschen nach Rom kamen. Man kann angesichts solcher Entwicklungen beklagen, das Event siegt über den Inhalt, die Persönlichkeit verdeckt die Lehre, die augenblickliche Begeisterung ist wichtiger als die langfristige Bindung. Die Religionsgrenzen verschwimmen vielfach, egal wie viel Profil die jeweiligen geistlichen Häupter entwickeln. Tatsächlich wäre eine Ist-doch-alles-dasselbe-Gleichgültigkeit gegenüber den Unterschieden, den Stärken und auch den Schwächen einer Religion der Tod der reifen Religiosität. Doch dass die religiöse Landschaft in Deutschland so abwechslungsreich geworden ist, hat auch seine guten Seiten. Lange nicht mehr war Religion so spannend wie heute. Rheinische Katholiken und schwäbische Pietisten leben mit Atheisten aus Brandenburg, Hamburger Buddhisten, Berliner Juden und Frankfurter Muslimen. Das bringt Probleme mit sich, vor allem wenn es um das muslimische Leben in Deutschland geht, um Moscheebau, Schächten, Kopftuch. Die religiöse Vielfalt und damit auch die Konkurrenz ist aber auch die Gelegenheit, voneinander zu lernen. Das gerät bei den gegenwärtigen Religionsdebatten zu sehr in den Hintergrund. Und das könnte der Besuch des Dalai Lama in Hamburg zeigen. Der Buddhismus kann von der Sozialethik und der Gnadenlehre des Christentums lernen. Er kann den abendländischen Wert des Individuums entdecken und die konkrete Weltverantwortung, die Christen leben. Die Christen wiederum könnten sich vor allem die Methode der systematischen Geistesschulung aneignen, die Meditation, das Training, in sich hineinzuschauen. Das ist mehr als eine bloße Psychotechnik. Es geht um den Reifungsweg des Menschen, um den sich auch das Christentum kümmern muss. Gerade in Deutschland hat das Christentum viel von der buddhistischen Spiritualität und Meditation gelernt. In einer ganzen Reihe von Klöstern und christlichen Lebensgemeinschaften wird zum Beispiel Zen-Meditation praktiziert. Mit naiver Wir-haben-uns-alle-Lieb-Freundlichkeit, die den anderen nicht ernst nimmt, haben diese Lernprozesse nichts zu tun. Im Dialog der Religionen gibt es ja durchaus Maßstäbe für die Qualität des Religiösen. Der Jesuitenpater Rupert Lay hat den Begriff der Biophilie geprägt. Es geht also um die Lebensfreundlichkeit einer Religion. Dient sie dem Menschen, dem Frieden, der Gerechtigkeit, der Bewahrung der Umwelt? Macht sie krank oder gesund? Ermöglicht sie ihren Mitgliedern, sich in aller Freiheit an den Glauben zu binden? Oder bedrängt sie, droht, lockt mit dem Himmel auf Erden? Lässt sie diejenigen los, die wieder gehen wollen? Oder bedroht sie sie mit dem sozialen Tod, mit der ewigen Verdammnis? Die Beantwortung dieser Fragen bedeutet Unannehmlichkeiten für alle Glaubensgemeinschaften, denn sie müssen sich auch ihrer dunklen, krankmachenden, problematischen Seiten bewusst werden. Doch wenn es gelingt, über diese Maßstäbe eine Dialogkultur unter den Religionen zu entwickeln, braucht niemand den drohenden Untergang des Abendlandes zu fürchten, wenn der Dalai Lama nach Hamburg kommt und dort Begeisterung unter seinen Anhängern hervorruft. Er kann sich mit diesen Gläubigen freuen. Der Gott zum Anfassen ist auf jeden Fall ein beeindruckender Mensch, über den auch die Christen froh sein sollten. Erleuchtung vom Dach der Welt. Was am Buddhismus so faszinierend ist. Sie hörten eine Sendung von Matthias Drobinski. Es sprach Günther Schaub.